Schild und Schwert geblieben. Wo sind nur all die Treuen hin? Wann erloscht die Glut im Herzen? Bleiben wir stehen trotz all der Schmerzen? Wo ein nur rückgratlose kriechen und Speichellecker schreien, gibt es Licht und auch noch Hoffnung in dieser abartigen Zeit. Wir sind die letzten Sonnenritter in einer längst gestorbenen Welt. Und ist der Kampf auch lang und bitter, so bleiben wir doch verwurzelt. Dort, wo wir stehen, scheint die Sonne. Dort, wo wir sterben, scheint noch Licht. Werden der Dunkelheit nicht weichen. Ein Sonnenritter beugt sich nicht. Sonnenritter, auf zum Kampf. Es ruft das deutsche Vaterland. Sonnenritter, auf zum Sieg. Wir bleiben ewig unbesiegt. Bist du von Feinden nur umgeben? Blickst der Vernichtung ins Gesicht? Liegt dein Wirken auch in Trümmern? Aufgeben wirst du sicher nicht. Sie wollen dich so gerne streichen von diesem Erdenball. Doch dein Wirken strahlt viel weiter und ihnen bleibt nur der Zerfall. Wir sind die letzten Sonnenritter in einer längst gestorbenen Welt. Und ist der Kampf auch lang und bitter, so bleiben wir doch verwurzelt. Dort, wo wir stehen, scheint die Sonne. Dort, wo wir sterben, scheint noch Licht. Werden der Dunkelheit nicht weichen. Ein Sonnenritter beugt sich nicht. Sonnenritter, auf zum Kampf. Es ruft das deutsche Vaterland. Sonnenritter, auf zum Sieg. Wir bleiben ewig unbesiegt. Sonnenritter, auf zum Kampf! Es ruft das deutsche Vaterland!